von Christian Scholz. Globaler Raum. Mit Stadt, Land und Flugkarten unterwegs. 500 Jahre nach der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus unternimmt diese Sendung eine Reise in die lange Geschichte der Kartografie. Nachdem die Grenzen im Osten gefallen sind und sich völlig neue Markierungen für Politik, Wirtschaft und Kunst eingestellt haben, muss manche Kartografie geändert und ein bestimmtes Bild in unseren Köpfen revidiert werden. Welche äußeren und inneren Karten erlauben in dieser von Grund auf veränderten geschichtlichen Situation noch eine eindeutige Orientierung? Globaler Raum mit Stadt, Land und Flugkarten unterwegs. Los Angeles in den 30er Jahren. Eine Meile vor dem Dorf mündete eine kleine Straße in den Highway. Sie schlängelte sich zurück in die Berge. Auf einem groben Holzschild unter dem Highway-Zeichen stand Little Fawn Lake, 1¼ Meilen. Ich folgte dem Schild. Verstreute Blockhäuser saßen während der ersten Meile hochgelegen auf den Abhängen. Dann kam nichts mehr. Plötzlich mündete eine andere, sehr enge Straße in meine, und ein weiteres grobes Holzschild verkündete Little Fawn Lake, Privatstraße, Durchfahrt verboten. Auf einer Karibikinsel, Jamaika in den 70er Jahren. Beim Ort Jointwood halten wir endgültig. Wir Fremden von der Küste wissen nicht mehr weiter in diesem waldigen Gebiet. Keine unserer Karten beschreibt die genaue Lage. Die Straßen enden auf den Plänen im Nichts, also im Weiß des Papiers. Umkehr? Was tun? Eine Bäuerin tritt hinter einem Baum hervor und zeigt auf einen Pfad. Woher kennt sie unser Ziel? Wer um Himmels Willen hat es ihr gesagt? Detailkarte Jamaika. 1 zu 40.000. Weltkarte. 1 zu 35 Millionen. Alpenraum. Perspektivische Ansicht. Daneben Stadtplan Köln. Hyperboloidprojektion. Und eine Reliefkarte der Weltmeere. Dann eine Flugkarte von Marokko. Eine Navigationskarte Nordatlantik für Piloten dieser Welt. Dann eine druckfrische Autokarte von Halle. Maßstab 1 zu 20.000. Sowie der aktualisierte Berlin-Plan ohne Mauersignatur. Weiter eine Nachtkarte der Erde. Leuchtpunkte in den Metropolen Tokio, London, Paris. Die Ostküste der USA recht hell. Der atlantische Meeresraum in schwarzer Nacht. Schließlich noch eine Wanderkarte vom Genfer See. Gebiet, Maßstab 1 zu 25.000. Mit Höhenlinien der Weinberge. Dort liegt Epes und dort Saint-Savourin. Hinten rechts meine Detailkarte der pazifischen Welt. Nahe der Datumsgrenze Samoa. Vor diesem Inselreich sinkt ein Stein über 7 Kilometer tief, bis er endlich ankommt am ewig dunklen Meeresgrund. Eine Reise um die Welt, eine Reise durch ein Land, durch Städte, Dörfer, über Wiesen hinweg, eine Passage übers Meer, durch die Luft, ein toll waghalsiges Unternehmen. Aber dies alles vergessen, die Weltreise vergessen. Ich vermeide für einmal die Anstrengung, das Weite zu suchen, diesen Kraftakt mit dem Wagen, mit Eisenbahn, Flugzeug oder Schiff loszuziehen. Ich verzichte auch aufs löbliche Fahrrad, aufs gemütliche Rollen durch Waldgebiete oder am See entlang. Ich bleibe auf dem Teppich, beim Papier. Hier liegt, aufgefaltet, mein heutiges Abenteuer. Hier Landkarten aus Ost und West, Nord und Süd. Hier, gerade jetzt, in dieser Zeit, druckfrische Karten vom neu geordneten Mitteleuropa. Zudem auf dem Boden perspektivische Ansichten und historische Dokumente. Und neben dem Kartenwerk ein Leuchtglobus, der alles Wesentliche von innen erhält. Maßstab 1 zu 40 Millionen. An den Leuchtkörper gelehnt, eine Aufnahme aus dem All. das Abbild der Erde. Ein wundersames Motiv, strahlend blau und weiß und braun. Die Erde aus unglaublicher Höhe. Eine Farbaufnahme von Eroberern des Weltraumes. Das Bild lange betrachten. Lange. Sojus 12-Kosmonaut Oleg Makarov bei seinem Flug um die Welt im September 1973. Dabei bekommt man ein Gefühl, als ob unter einem die geografische Karte abrollt, auf der sehr genau, ganz wie in einem Schulatlas, die Berge, Flüsse, Kontinente und Meere eingetragen sind. Unwillkürlich strengst du die Augen an, um Breitenparallelen, Meridiane und Staatsgrenzen zu erkennen. Irgendwie verwundert es, dass solche Markierungen nicht zu sehen sind. Das Antlitz der Erde in unschuldiger Schönheit. Das anmutige Bildnis lässt nichts erkennen von Kreuzzügen, von Weltkriegen und atomaren Eruptionen. Ein Wolkenschleier verdeckt hier und da die Sicht. Dort aber Landmassen und gewaltige Wassermengen. Darunter der gehärtete Erdmantel. Darunter flüssiges Magma, tödlich heiß. Im Innern dann der Festkern. 8% Nickel, 92% Eisen. Das alles magnetisch. Und 5.978 Trillionen Tonnen schwer. Kein Fliegengewicht. Challenger 4-Astronaut Thomas Stafford bei seinem Flug im Oktober 1984. Nichts. Kein Wind, keine Kühle, kein Geruch sagt dir, dass du mit der Erde verbunden bist. Du hast einen fast leidenschaftslosen Standort. Entrückt, olympisch. Und doch so ergreifend, dass du es kaum glauben magst, wie eng deine Gefühle mit jenen rauen Welten verbunden sind, die unten gleichmäßig dahinziehen. Dahinziehen. 28, 29, 30 Sekunden. Dann sind Staffords Worte ausgesprochen. 30 Sekunden macht 900 Kilometer auf der planetaren Bahn. Denn das fast 6 Trilliarden Tonnen Ding hat bekanntlich keinen festen Platz. Es saust vielmehr mit gut 100.000 Stundenkilometern ums gleißende Licht. Die Sonne zieht es wie an einer Leine herum und herum. Auf einer ellipsenförmigen Spur. Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Noch einmal der Planet Erde. Staffords Augen sehen die hell erleuchtete Kugel vor tiefschwarzem, endlosem Raum. Die Meere bläulich-schwarz und das Wüstenland Sahara rötlich-braun. Westsibirien, Terrain der ehemaligen UdSSR, grün. Polare Zonen in weißer Zeichnung. Tief kaltes Eis. 3000 Jahre vor diesem faszinierenden Planetenbildnis? Die babylonische Welt. Eine Welt geritzt in eine Tontafel. Etwas sehr Einfaches, sehr Schweres. Die Erde noch als Kreis. Und in ihrer Mitte der Mensch. Keine Länder, kein Dorf, kein Eis. Nur eine Aufsicht, die vom individuellen Ort im Unbekannten mythisch aufgeladenen Raum erzählt. Auch diese Karte lange anschauen. Eine Minute, zwei Minuten. Wieder sind fast 4000 Kilometer im für uns nie sichtbaren All zurückgelegt. Eine Minute, zwei Minuten. Den Planeten einfangen, in den Griff bekommen, ein Bild zeichnen von seinen Zonen, Höhen und Tiefen, wollte schon immer die gelehrte Wissenschaft. Wollten Kartografen noch und noch. Unter ihnen manche Phantasten, Abenteurer, Weltenbummler. Gewiss, anfangs war es das Vorhaben von recht genügsamen Spurensuchern. Ihre Werke sind in wenigen Exemplaren erhalten geblieben. Die Töpferarbeiten oder Steingravuren enthalten magische Symbole, merkwürdige Schnittflächen von Welt, enthalten bizarre Fernsichten. So eine Fernsicht dokumentiert zum Beispiel die babylonische Weltkarte. Ein zweites Beispiel. Maikop im heutigen Russland. Von dort blieb aus dem 3. Jahrtausend vor Christus eine Vase erhalten. Ich erkenne wellenförmige Linien, ein Gebirge, zwei Schnüre und schwer als Flüsse zu interpretieren. Auffallend vier Tiergestalten. Dort positioniert, wo zwei Bergflüsse zusammenkommen. Eine Vase, ein Schmuckstück mit einem Bild von der Welt. Wahrscheinlich mit einem Bild vom Kaukasus, einer sehr ursprünglichen Zone unserer Gattung. Ein letztes Dokument. Wirre Felszeichen auf einem Felsgestein. Fundort Medulina Valcamonica, Italien. Heute würde man sagen, eine Kinderzeichnung. aber es ist der Lageplan einer längst verschwundenen Siedlung. Womöglich ein frühes amtliches Grundstücksverzeichnis. Datum 1500 Jahre vor Christus. Kein Zweifel, diese Dokumente zählen zu den ersten kartografischen Zeugnissen. Wissenschaftler und Museumswärter des Abendlandes hüten sie gut, aber zweifellos sind es nur Fragmente, nur Scherben an Informationen. Ich entdecke ein sehr kühnes Gewebe aus Anschauung und Magie. Keine seriöse Bezeichnung von Welt. Falsch. Aus zeitlicher Distanz betrachtet liegen in diesen Zeugnissen wunderbare Dinge verborgen. Einerseits reflektieren sie zum Beispiel nicht die Kälte von Satellitenfotos. Sie spiegeln noch eine persönliche Handschrift, einen Atem individueller Weltinterpretation. Da wurden bizarre Geschichten über Tier und Mensch gleich miterzählt. Wo etwa Mensch und Tier im dargestellten Dorf zu finden sind. Hier verankert das Verhältnis des Kartografen zu seinem Lebensort. Andererseits erwecken die Dokumente meine Neugierde, weil neben Symbolschriften, neben ersten griechischen oder lateinischen Inschriften, neben auch fantastischen Farben, stets ein Geheimnis dokumentiert wird. Das Geheimnis weißer Fleck. Wovon berichten denn diese prähistorischen Ikonen oder diese Weltentwürfe der antiken Zeit? Was spiegeln denn Gedanken des Anaximander von Milet oder des arabischen Kartografen Al-Idrisi, der sich etwa 1150 Jahre nach Christus an einer Weltkarte erprobte? Diese Dokumente spiegeln eine Sprache der Ahnungslosigkeit, etwas sehr Angenehmes, Menschliches. Und aus ihnen spricht noch heute Irritation. Es lebt auch die Angst vor dem Nichts. Es lebt die Angst vor dem fernen, fremden Ozean, der westlich der mediterranen Zone beginnt. Irgendwo im weiten Westen. Furchtsamkeit ist eben auch eine Botschaft dieser in Archiven und Bibliotheken zu begutachtenden Quellen der Kartografie. Es gibt kein Wasser vom Westen nach Osten. Die Erde ist eine Scheibe. Die Erde ist rund. Nein, eine Scheibe. Natürlich gibt es ein Wasser, auf dem man den Osten erreicht. Aber wenn die Erde eine Scheibe ist, stünden die Menschen auf der anderen Seite ja auf dem Kopf. Und die Menschen auf der anderen Seite könnten umgekehrt meinen, wir stünden auf dem Kopf. Die Erde ist rund. Ach, Teufelsgeschwätz. Inzwischen ist der Kampf um wahrhaftige Angaben, um nachprüfbare Messungen hundertprozentig entschieden. Wissend, wie die Welt aussieht und auf welchem Flecken welcher Kontinent und welche Ortschaft liegen, können wir unsere Sicht der Dinge nun auch schon mit dem Computergerät darstellen, können Länderdaten und Meereszonen, Ballungen und Dehnungen, Grenzziehungen und Populationen in Sekundenbruchteilen verrechnen. Wir können die mehrfache Teilung Polens aufrechnen oder die Territorien gegenseitig berechnen, die der unsägliche Hitler-Stalin-Pakt besiegelte. Am Computer jetzt auch in Phasenschaltung die Zersplitterung des sowjetischen Imperiums. Trennen, subtrahieren, dividieren. Das ist heute eben auch Kartografie. Einige reiben sich vor den tollen Bildern am Ende des 20. Jahrhunderts schon die Hände und sagen, die USA ist nun die größte Macht auf Erden. Falsch. China ist größer. Und das 6-Trilliarden-Tonnen-Ding fliegt weiter. Die Landfläche bleibt. Es bleiben im Großen und Ganzen diese 150 Millionen Quadratkilometer Land. Gleiche Fläche, nur neue politische Grenzen. Endlich sehe ich in Buchläden reichlich Karten Osteuropas. Detailpläne von Polen, Ungarn, Rumänien, ein Stadtplan von Bukarest, ein Straßenverzeichnis von Budapest, wo Holitschewa war, auch Auto- und Wanderkarten der Tschechoslowakei, Prag, wo wohnte Kafka? Und war sein Weg vom Elternhaus in die Schule weit? In der Buchhandlung entfaltet der Ostreisende sogleich drei Karten, um sich schließlich für die detaillierteste zu entscheiden. Und der gesamte Osten der Bundesrepublik ist für den Reisenden nun ebenso kartografisch zugänglich. Ein Schlaraffenland neuer Namen in den druckfrischen Plänen von Sachsen, von Rügen, von Halle, vom Eiland Hiddensee. Basismaterial. Vor wenigen Jahren noch ein Traum. Geht's Richtung Westen, kann die Fernreisende im selben Buchladen eine Landkarte vom so weit entfernten Utah, USA erwerben. Völlig selbstverständlich. Umrundung des bekannten Salzsees auf recht verlassenen Wegen macht 500 Kilometer. Das ist an einem Tag zu schaffen, wenn man nicht mit Rinderherden zusammenstößt, die querfeldein laufen. Und der Höhenwanderer kann sich in Europa hoch hinaufwagen, um zum Beispiel in den Walliser Alpen nach Felszeichnungen der Kelten zu suchen. Hat er sie auf 3000 Meter Höhe endlich gefunden, genügt der Blick auf die Karte, ein Abschätzen der Höhenlinien und der Abstieg verläuft planmäßig. In dieser so bequemen Auffaltung von Welt, von Details und Regionen liegen nicht erst seit gestern bittere Zeiten versteckt. Liegen die Erkundungen anderer, ihr Tod, ihre Erschöpfung, ihre Qual, ihr Glaubenskrieg, ihr Kampf mit Religion und Mathematik. Galilei ging bekanntlich bis ans Äußerste und widerrief sein Wissen. Aug in Aug mit der angedrohten Höllenpein war für ihn das Weltgefüge wieder eher scheibenförmig organisiert. Katholisch scheibenförmig. Dabei wussten schon Kartografen der Antike vom Fehlernetz dieser Anschauung. Auch für Claudius Ptolemäus war die Kugelgestalt eine mathematisch begründbare Tatsache. Das Auffinden von Wirklichkeit mit ihren unverwechselbaren topografischen Zeichen bzw. Hindernissen hat meist blutige Spuren hinterlassen. Etwa im 16. Jahrhundert, als man riesige Ländereien im Westen aufspürte. Dazumal war die Freilegung einer neuen Weltanschauung die nackte, pure Entfachung von Tod und Gewalt. Hier nur Beispiele. Francisco Pizarro hieß der spanische Analphabet, der Peru nicht behutsam durchstreifte, sondern das Land und seine Kultur dem Fegefeuer auslieferte. Und es war der goldgierige Hernando Cortés, der unter den Azteken ein Gemetzel anrichtete. Die Erkennung und flinke Erkundung des riesigen nordamerikanischen Kontinents war nicht minder ein Feuerwerk von Brutalität. Verderben, Hunger und Tod, wenn überdies Asien und Afrika ins Blickfeld kommen. Zweifellos gilt hier überall. Die Längen und Breitengrade, blutverschmiert sind sie. Feingedruckte Karten, so wie wir sie heute nutzen, um in Indien, Zaire, in der Westsahara, in Mexiko oder im ehemaligen Indioland Kalifornien nicht die Orientierung zu verlieren, erzählen nichts davon. Sonniges Kalifornien, Los Angeles. Ich japste nach Luft, während ich durch die Stadt fuhr, hielt gerade lange genug, um mir eine Flasche Schnaps für den Fall zu kaufen, dass ich ohnmächtig zu werden drohte, bevor ich die Berge erreicht hätte, und fuhr dann die lange Steigung nach Crestline hinauf. Auf 15 Meilen stieg die Straße 5000 Fuß. Längen und Breitengrade, die Welt als Netz, mit einem Äquator und zwei Polen. 1908 erreicht Frederick A. Cook den Nordpol. Den Südpol betrat erstmals Raoul Amundsen 1911, kurz vor Weihnachten. Die Welt als Netz, mit Mammutflüssen wie dem Amazonas und dem Nil. 1888 ist als erster Europäer der deutsche Arzt Richard Kant an der Nilquelle und zeichnet die erste Karte von dem langgesuchten Beginn des Wasserlaufs. Die Welt als Netz, mit einem heute total verdreckten Rhein und einem vergifteten Elbstrom. Die Welt mit Millionen Städten, in denen Smog und Glimmer nah beieinander leben. Die Welt als Netz. Mit einem Los Angeles, in dem fremde Romanwelten erklingen. Crestline. Wo liegt Crestline? Ich japste nach Luft, während ich durch die Stadt fuhr. Hielt gerade lange genug, um mir eine Flasche Schnaps für den Fall zu kaufen. Halt! Vor dem Bereisen der Welt oder dem Erkunden von Märchen und Romanwelten, vor dem Ausrollen von Plänen im drögen Erdkundeunterricht, ja, bevor man vielleicht selbst das erste Mal einen beleuchteten Globus abtastet und die Welt als Netz erkennt, gibt es eine völlig andere Berührung mit dem Fremden. Ich spreche von der Entdeckung fremder, exotischer Namen, die vor allem Aufbruch stehen. Die Fremde als Klang. Kairo und Kongo, Jamaika und Feuerland, Vancouver und die Fifth Avenue. Heute wissen wir endgültig, jede Fremde beginnt mit einem Namen, mit dem Klang dieses Namens. Eine Magie, ein Versprechen entsteht, wenn man sich zurückerinnert, noch heute an Wortklänge wie Crestline, Leopoldville, Kairo, Sierra Nevada, Ifni, Kongo, Florida, Dodge City und Missouri, Alaska und Feuerland, finnischer Meerbusen, Shanghai und Rio, Caracas und noch einmal Caracas, sowie Kingston Town. Finnischer Meerbusen. Hatte man diese zwei Worte nicht erstmals von einem Schulfreund gehört? Ifni. Kannte man diesen hellen Klang nicht von einer Briefmarke her? Kongo. Vernahm man diese zwei Silben zuerst im Radio? Und Florida war von Anbeginn etwas mit Sonne und Hitze. Und Dodge City? Klar, aus einem Western. Aber wo lag Amerika? Wo dieses Crestline? Aus allen Klängen formt sich mit der Zeit eine Ordnung, eine Richtung, die schließlich Namen zu positionieren weiß. Wenn dies gelingt, ist man schon fast erwachsen. Der Kindheit haftet aber noch etwas anderes an. Im jungen Alter spielt man zunächst mit den neu gehörten Namen. Man entwickelt eigensinnige Ordnungssysteme in der kleinen Welt daheim. Das macht dem Kind so schnell keiner nach. Die Wohnung als Welt. Das Kind ohne Karte, aber schon mit einem hochorganisierten geografischen Sinn. Wahrlich kein Kinderspiel. An der Schwelle zur Küche Afrika. Davor ein großes Meer. Der Flur mit tiefem Wasser. Ein Vogel, der nicht weiterfliegen kann. Er ertrinkt. Weit in der Ecke des Zimmers Indianerland. Gleich daneben ein Spielplatz und der Kindergarten. Man probt die Flucht. Die Flucht ins freie Indianerland. Die Flucht gelingt. Schüsse fallen. Das Zelt über dem Bett fällt zusammen. Ein Krach in der Wohnung. Aber die Flucht gelingt. Die Sonne geht unter. Wo ist Amerika? Der Vogel ist tot. Afrika, so weit. Die Wohnung als geografischer Ort. Keine Skizze ist überliefert. Bei keiner Familie. Auch kein Foto, leider. Niemand hat eine Aufnahme dieser ersten Entdeckung von Welt. Sich eine innere Karte erschaffen. Sich Geschäfte merken, Bäume, Kreuzungen, Zebrastreifen, vielleicht eine Leuchtreklame, vielleicht ein Licht in der Ferne. Das ist bald der nächste Schritt. Dann, wenn es gilt, den Schulweg auswendig zu lernen. Auch hier noch keine Karte, noch längst nicht. Die Eltern zeigen vielmehr nur den Weg im dreidimensionalen, von Geräuschen und Verkehrsbewegungen ausgefüllten Raum. Und die Schülerin oder der Schüler muss anderntags nur diesen Morgenterror der Orientierung einigermaßen gut bewältigen. Gelingt dies nicht, gibt's weder eine Lehre noch ein Abitur. Erst sehr viel später sehen die Betroffenen überhaupt, in welchem Planquadrat der Stadt oder der bäuerlichen Landschaft sie sich bewegt haben, damals, als es stets dunkel am Morgen war und oft grausam kalt. Eine Meile vor dem Dorf mündete eine kleine Straße in den Highway. Sie schlängelte sich zurück in die Berge. Auf einem groben Holzschild unter dem Highway-Zeichen stand Little Fawn Lake, 1/3 Meilen. Ich folgte dem Schild. Verstreute Blockhäuser saßen während der ersten Meile hochgelegen auf den Abhängen. Dann kam nichts mehr. Plötzlich mündete eine andere, sehr enge Straße in meine und ein weiteres grobes Holzschild verkündete Little Fawn Lake, Privatstraße, Durchfahrt verboten. So wie Autoren ihre Protagonisten durch Romanwelten führen und uns Leser wieder und wieder mit fiktiven Räumlichkeiten vertraut machen, lernt also der Heranwachsende mit zunehmendem Alter, sich durch reale Räume zu geleiten. Der Gleichgewichts- wie auch der Orientierungssinn lenken den schweren Körper in immer feinere Realitätsausschnitte. Es geht durch die Verästelungen von Städten, durchs Labyrinth von Bahnhöfen und Flughäfen, über Agrarland hinweg, über Territorien, die in Industriestaaten von Autobahnen, Bahnlinien, Flusskanälen zerschnitten werden. Täglich dringt ein neues Detail ins kartografische Alltagsbewusstsein. Wehe jedoch, das Wissen blendet sich aus. Wehe, die eigene Ortsbestimmung fehlt in heiklen Lagen und eine korrekte Karte ist nicht zur Hand. Angst breitet sich aus. Angst. Ein Wort, dessen Bedeutungsgeschichte mit dem Begriff Enge verbunden ist. Grausam, an einem fremden Ort den Bahnhof nicht lokalisieren zu können. Unheimlich, nachts im mittleren Westen der USA in einer Kleinstadt anzukommen und dem verdunkelten Umfeld ausgeliefert zu sein. Man hockt auf dem Bahndamm, allein mit der Frage, wo ist hier bloß ein Zentrum? Wo liegt die Peripherie? Gibt es einen Fluss, der durch die Stadtmitte führt? Gibt es wenigstens einen Taxistand, wenn schon weit und breit keine Busstation zu sehen ist? In Momenten dieser Art interessiert kein Museumsführer, kein Fast-Food-Restaurant oder Tanzlokal, sondern schlicht nur eine gute Street-Map oder zumindest ein nützliches Infozeichen am Wegesrand. Main Station, Burlington, Iowa. Planquadrat B4. Immenhof, Hamburg, Bundesrepublik, Planquadrat E9. Boulevard de Strasbourg, Paris, Frankreich, Planquadrat R13 bis Q12. Harambe Avenue, Nairobi, Kenia, Planquadrat B3 bis D3. Architekt Wägen, Stockholm, Schweden, Planquadrat H12. Der andere Fall: Trotz Detailkarten findet man die gesuchte Straße oder die vorgezeichnete Wegrichtung nicht. Beim besten Willen kann man den eigenen Standort dem zweidimensionalen Plan nicht entnehmen. In diesem Augenblick verwirrt eine Landkarte von 2x2 Meter Größe, eine Landkarte, für die im Auto stets der Platz fehlt. Wissen, wo man ist. Aber wo ist man denn? Eine Geschichte aus dem Ferienalltag. Ein Liebespaar in der Fremde. Burgund heißt die Landschaft rundherum. Fahrer und Partnerin in der französischen Wirklichkeit, mitten im schönen Ferienalltag. Rechts Weinreben und links Weinreben. Im Auto heftiger Disput. Die Beifahrerin, stets den Fahrweg auf der Karte kontrollierend, hat eine vorgesehene Richtungsänderung zu spät signalisiert. So die erregte Meinung des Fahrers, der auf Botschaften zur Richtungsänderung mindestens 10 Sekunden vor einer Abzweigung angewiesen ist. Sein Vorwurf in Burgund: die Botschaft, dass es auf der D103 bei Prairie links nach Saint-Saëns gehe, dagegen rechts ins nördliche Vaux-Sol, sei viel zu spät gekommen. Er fährt vor Ärger fast in den Graben, zu den Trauben, die jetzt im August an Reife gewinnen. Die Partnerin nicht minder erzürnt. Wie oft habe sie schon gesagt, dass sie eine verlässliche Beifahrerin und Kartenleserin sei, dass er aber in unübersichtlichen Situationen nicht so schnell über die französischen Wege donnern dürfe. Und jetzt? Wohin jetzt? Wo ist man überhaupt? Nichts geht mehr. Der Fahrer schaltet abrupt in den ersten Gang, stoppt. Türen knallen. Sie läuft in die Landschaft, Richtung Nordwest. Nach einer Minute kommt sie zum Auto zurück. Der Versuch, Frieden zu schließen. Der Versuch, wieder eine Orientierung zu finden. Man breitet die Karte auf dem Wagendach aus. Umsonst. Ein Windstoß treibt das etwas dünne Michelin-Papier in die Luft. Hebt es über die Weinbeeren, jetzt im August. Nichts geht mehr in Burgund. Dabei wäre alles so einfach gewesen. Bloß nicht bei Molois die D6 verlassen, sondern der D6 westlich bis La Margelle folgen, dann südlich schwenken, die D6 3 Kilometer nach La Margelle verlassen und der D16 geradewegs Richtung Saint-Saëns-la-Baie folgen. Man hätte das Hotel in 30 Minuten und vor der Abenddämmerung in aller Gemütlichkeit erreicht. Die Geschichte aus dem Burgund als Sonderfall? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Gemessen am oft zitierten Topos Global Village und am Topos Informationsgesellschaft fällt jedenfalls der Sinn für geografische Dimensionen eher bescheiden aus. Sind Aussagen vonnöten über die Lage von Grönland oder über die Stadtgrenze, zeigt sich oft genug ein trügerisches Bild. Stets dominieren nur Daten aus der näheren Umgebung oder es funkeln gewisse Highlights aus dem Nachrichtenalltag auf. Längst hat sich etwa herumgesprochen, wo St. Petersburg, Kapstadt oder Kennebunkport liegen. Man kennt auch die alpinen Quellen von Rhein und Rhone. Daneben aber sind viele weiße Flecken auszumachen. Eine Fülle von Leerstellen bei Mitgliedern der Informationsgesellschaft unserer Tage. ...1950 Korea, 1961 Kuba, 1964 Vietnam, 1968 Prag, 1979 Afghanistan, 1982 Falkland, 1991 Irak, 1991 Putsch in Moskau. Wie war das noch? Luftlinie Moskau-Krim. 400 Kilometer? Eher 600, gar 800 Kilometer? Und wie weit ist Bagdad von Jerusalem entfernt? Und schafft man die Autofahrt von Berlin ins souveräne Riga in einem Tag? Wie war das noch? Ging damals an jenem Abend in Denver die Sonne über den Rocky Mountains unter? Oder sah man damals von Denver aus die Höhen der Sierra Nevada? Überhaupt, wie viele Schiffsstunden sind es nach Shanghai? ...1950 Korea, 1961 Kuba, 1964 Vietnam, 1968 Prag, 1979 Afghanistan, 1982 Falkland, 1991 Irak, 1991 Putsch in Moskau. Lücken im Weltbild verschwinden schnell, wenn irgendwo Terror und Krieg ausbrechen. Wenn Panzer rollen, blitzt etwas auf in unseren Köpfen daheim. Dann sind Lageschilderungen gewünscht, dann forschen wir selbst im alten Schulatlas oder auf dem Leuchtglobus. Noch immer gilt, unser Alltagswissen hebt und senkt sich mit dem scheinbar nie abreißenden Getöse von Hunger und Gewalt. Plötzlich, wie im Fall des Baltikum oder Jugoslawiens, in den Tageszeitungen hilfreiche geografische Angaben zum Konfliktherd. Plötzlich, wie im Winter 1990-91, Grafiken und Distanzen. Irak-Israel. Irak-Arabien, Irak-Kuwait. Man lernt endgültig den Nahen Osten kennen und verwechselt nicht mehr den Persischen Golf mit dem Golf von Aden. Für eine andere Generation stellten sich geografische Bildketten vor allem während des Vietnamkrieges neu her. Erst dieses Getöse hat vielen Europäern den südostasiatischen Staatenverbund erschlossen. Und auch die amerikanische Studentenbewegung hat erst während des Konflikts zwischen Hanoi und Saigon eine globale Vorstellung bekommen vom fernen Osten. So wie andere amerikanische Generationen erst durch den Überfall der Japaner auf Pearl Harbor die Nähe des Pazifiks entdeckten. Geografie und Krieg. Einleitung zu einer Geschichte aus dem Zentrum der Macht. Washington, D.C. Stadtplan des Kartenverlags Rand McNally. Ein etwas zerfleddertes Exemplar, schon vor Jahren gekauft, abgenutzt, aber immer noch brauchbar. Im Planquadrat J5 ein fünfeckiger, rot eingefärbter Baukörper. Von dort aus sind es erstens eine knappe Meile bis zu den Gräbern des Arlington-Friedhofs, zweitens 3 Meilen bis zum US-Kongress, drittens 2 Meilen zum Weißen Haus und viertens 1,5 Meilen zum Außenministerium. Mit diesen Entfernungen ist kein geringerer Baukörper definiert als das Pentagon. Dieses Gebäude ist ein Zentrum für geografische Belange jeder Art. Gespeichert vor Ort nicht nur Waffenarsenale, Kampfkapazitäten, Budgetzahlen, sondern an zentraler Position das Bild der Welt. Gespeichert alle Zonen der Welt, alle Meere und Häfen, Flugplätze und Seitengassen. Genau in der Mitte des Verteidigungsministeriums, im hochgeheimen National Military Command Center, kurz NMCC genannt, wird dieses militärische Wissen abgerufen. Im Konflikt löst man hier im NMCC die geopolitische Antwort zur Sicherung amerikanischer Interessen mit einem Knopfdruck sowie mit verschlüsselten Telefongesprächen aus. Wie es dort aussieht, wo ich zusammen mit General James W. Mayer stehe? Die Geschichte aus dem Pentagon. Von einer Galerieetage überblickt man einen Kommandoraum von gut 600 Quadratmetern. CIA, die Central Intelligence Agency, und DIA, die Defense Intelligence Agency, haben hier ihre Tische, Monitore und Rechner aufgebaut. James W. Mayer verweist auf einen Mitarbeiter rechts im Raum. Er sagt, dieser Mann dort holt innerhalb von Sekunden jeden Stadtplan, jede Straße, jede Kreuzung auf den Monitor. Im Konfliktfall müssen wir umgehend abstecken, wie es im thailändischen Hinterland oder in Moskau oder in Grenada aussieht. Ich nicke mit dem Kopf. Mayer fährt fort. Wer Waffen und Menschen irgendwohin beordert, muss selbstverständlich sofort wissen, wo dieses Wo liegt. Wie es dort aussieht, bei Tag, bei Nacht. Welche Schiffe vor Anker liegen, welche Flugzeuge in welchen Gebäuden stehen. Wir müssen die Küstenstraßen kennen in Grenada oder auf Kuba. Ich nicke mit dem Kopf. Klar, das ist einleuchtend. Meine Frage nur, Herr General, warum liegt denn in diesem hochgeheimen und hochelektronischen Raum ein ganz gewöhnlicher Weltatlas herum? Sehen Sie dort auf dem Terminal des DIA-Mitarbeiters. Mein Gesprächspartner zuckt mit den Schultern. Das wisse er nicht. New York, Avenue of the Americas. New York, Lafayette Street, Canal Street. New York, 15th Street, Lower East Side. Das Reiseziel New York wird nicht militärisch umkämpft. Und doch lebt am Hudson neben der Geld- und Kunstzone, neben den Hotelarealen und Passagierterminals ständig die Gefahr. Hautnah. Hier müssen Bewohner wie Besucher eine besondere innere Kartografie entwickeln, auch wenn sie die rein äußerliche geografische Ordnung kennen. Im Strom der Menschen oder am Eingang zu einer Seitenstraße muss jeder wissen, welche Passage man besser meidet. Die Geldburg Manhattan fordert ihren Tribut. Man muss die Enge von bestimmten Unterführungen abwägen und mögliche Fluchtlinien zeichnen. Man muss eine innere Karte in Sekunden schneller auffalten, um in Sekunden schneller einer möglichen Gewalttat auszuweichen. Manhattan fordert diesen Tribut. Brooklyn und der Flugplatz JF Kennedy Airport nicht minder. Mailand, Paris, Köln, Zürich. Gewaltige Veränderungen und mögliche Irritationen auch an diesen europäischen Orten. Die innere Karte ist stets zu aktivieren, um das Gebiet zu entschlüsseln. Eigene Beobachtungen, Hinweise von anderen, Zeitungsnotizen setzen eine Art Ampelsignal an diese oder jene Straßenkreuzung, an jene Grenze, wo man scharf aufpassen muss. Noch fehlen Markierungen zu den Gefahrenzonen in den marktgängigen Stadtplänen. Dabei wären solche Pläne relativ einfach zu erstellen. Fürs kriminelle Zürich käme man auf einen Preis von ca. 15 Mark. Vielleicht liegen solche Pläne für Touristen aber deswegen nicht vor, weil sich das Zentrum der Gewalt ständig verändert, heute und morgen. Als man noch zur Schule ging, wo die erste Freundin wohnte, auf welcher Kreuzung der Unfall der Schwester geschah, wen man an jenem Ufer traf. Das Thema innere Kartografie sollte an dieser Stelle noch in eine andere Richtung ausgelotet werden. Die innere Kartografie wirkt nämlich auf plastische Art und Weise in jeder Biografie fort. Innere Karten bilden die Folie für tiefe Erinnerungen. Etwa an die Stadt der Kindheit, etwa an die Stadt der Jugend. Hier lebt dann ein Ort als biografisches Gelände sehr hell auf und relativ friedlich. Es entstehen eigenwillige Ansichten, ja, Aufsichten mit 1000 Koordinaten. Wir erinnern am Heimatort meist recht genau die Geschäfte, in denen man mit den Eltern einkaufen ging. Man weiß, in welchem Kino man mit der Jugendfreundin war oder in welchem Kaufhaus man einmal ein Taschenbuch unbezahlt einsteckte. Durchläuft man eine bestimmte Straße, erkennt man das Mietshaus eines Mitschülers wieder. Man erinnert Spielplätze oder den Wohnort des Großvaters. Die landläufigen Stadtkarten verblassen ein wenig vor diesen biografischen Kartografien. Selbst nach Jahrzehnten sind Details gegenwärtig, ruft man sie nur ab, manchmal im Traum. Bomberpilot Anderson, wir treiben keine Mittelalterstudien, aber haben doch gehört, dass eine solche Stadt aus dem Jahr 800 nach Christus stammt. Von da aus müssen sich die Bombenschützen zunächst auf die Eckhäuser konzentrieren. Damit machen wir zu. Optimal gesprochen, Schuttkegel am Eingang jeder Straße und am Ausgang. Die Falle ist zu, wenn wir die Häuser zu beiden Seiten der Straße sprengmäßig aufmachen. Da hinein Brandkanister, Stäbchen, Brandbomben und so fort. Darüber dritte und vierte Welle wieder sprengmäßig, brandmäßig. Das gibt ein Querraster, obwohl wir immer in der gleichen Spur durchfurchen. Sehen Sie, intakte Gebäude sind schwer zum Brennen zu bringen. Der Zweite Weltkrieg, noch immer in der Erinnerung. Nach wie vor, auch kartografisch. Schockierend, wenn die innere Kartografie nicht mehr durch die reale Sicht, durch die Anschauung zu erhellen ist. Schockierend, wenn der innere Plan keinen Widerschein in der Wirklichkeit findet, weil die betreffenden Häuser ausgebrannt und die namhaften Straßen der Jugend nicht mehr da sind. Genau dieser Schock stand aber Millionen von Menschen im und nach dem Zweiten Weltkrieg im Gesicht. Sie erkannten nach dem Bombenhagel der Alliierten ihr heimatliches Gelände nicht mehr wieder. Häuser fehlten. Kirchen zusammengesackt, Kino- und Theatersäle ausgebrannt, Büros und Fabriken eingeebnet, Bahnhöfe durchlöchert. Deutschland 1939 noch ganz heil, Deutschland 1945 völlig zertrümmert. Wie sollte man sich da orientieren? Die Menschen, die den Kriegsterror überlebt hatten, mussten in die Luft zeigen, um darzustellen, anderen darzustellen, wo sie gewohnt hatten, wo sie so in etwa gearbeitet hatten. Der Geschichtsraum, stets auch Erinnerungsraum, Spiegelfläche und Haltepunkt, er war wie weggefegt. Lage Schmiedestraße. Kurz nach dem Angriff noch passierbar. Eingänge durch Trümmerkegel versperrt. Gegen 14 Uhr brennt sie in ihrer ganzen Länge. Brandmeister Tütschler hält sich noch 13.25 Uhr im Kaufhaus Köppen auf, plant Aufräumung der Warenbestände. Starke Hitzeentwicklung bei Brand der Hofapotheke. Sprengbombenvolltreffer im Mittelbau der Post. Die Zitate über den Luftangriff auf Halberstadt stammen aus Alexander Kluges Erzählband »Unheimlichkeit der Zeit«. Er berichtet dort, teils fiktiv, teils dokumentarisch, vom Terror am 8. April 1945. Dieses Buchkapitel, wie auch andere Erzählungen von Alexander Kluge, beziehen deutlich geografische Koordinaten in die Darstellung ein. Das ist nicht nur dann so, wenn die Bombardierung von Halberstadt das Thema ist. Generell macht der Schriftsteller und Filmemacher in seinen Werken alle Räumlichkeiten sonnenklar. Aber außergewöhnlich ist dieses Verfahren kaum. Auch andere Autoren, selbst wenn sie keine kriegerischen Zeiten beschreiben, operieren ähnlich. Das hat Methode. Stets muss ja dem Lesenden bedeutet werden, wo sich die Protagonisten aufhalten, welche Orte, Straßen, Länder, Fluchtlinien sie passieren. Man muss nur an Kafka erinnern, an Thomas Mann, Grass oder Böll, an Amerikanerinnen wie Joyce Carol Oates oder an den italienischen Erzähler Umberto Eco. Ohne Geografie funktioniert in der schöngeistigen Literatur nichts. Eine Meile vor dem Dorf mündete eine kleinere Straße in den Highway. Sie schlängelte sich zurück in die Berge. Auf einem groben Holzschild unter dem Highway-Zeichen stand Little Fawn Lake, 3/4 Meilen. Ich folgte diesem Schild. Nicht minder nutzen Autorinnen und Autoren von Krimis Atlanten und Stadtpläne dieser Welt. So hat zum Beispiel Patricia Highsmith in ihrem Haus im Tessin stets eine Kartensammlung in Griffnähe. Und Raymond Chandler verfügte über einschlägige Dokumente zur kalifornischen Landschaft. Darüber hinaus kannte er das sonnige Kalifornien hinlänglich aus eigener Anschauung. Hatte er aber vielleicht nicht doch in seinen imaginären Detektivgeschichten ein bisschen geschummelt und völlig fantastische Ortsangaben, völlig irreale Breiten und Längengrade benutzt? Die Geschichte aus Los Angeles. Los Angeles im Hochsommer. Ich habe mir einen Wagen geliehen und fahre südöstlich Richtung San Bernardino. Ich fahre Orten hinterher, die im Roman »Die Tote im See« erwähnt sind. Draußen amerikanische Realität. Im Wageninnern Kalifornien, Maßstab 1:20.000 und größer, je nach Kartenblatt. Nach Stunden angekommen in San Bernardino County. Oben in den Bergen, in den Ausläufern der Mojave-Wüste, suche ich zunächst eine Bahnlinie. Ein erster Anhaltspunkt. Denn in der Nähe dieser Bahnlinie liegt ein Staudamm. Und dieser Staudamm könnte, ja müsste, identisch sein mit dem von Chandler erwähnten Damm am Puma Lake. Ich suche den Staudamm. Ich fahre über Gleise, durch vertrocknetes Buschwerk, suche eine Abkürzung zu einem Ort, der im Roman Bubble Springs genannt wird. Die Stunden vergehen in dieser geräumigen Landschaft wie im Fluge. Am Ende eines langen Tages in den Bergen oberhalb von San Bernardino, nach Fahrten am Stausee entlang und durch windig heiße Zonen, weiß ich, Chandler hat für seinen Roman »Die Tote im See« keine irrealen Raumkoordinaten gewählt. Er hat die geografischen Verhältnisse treffend wiedergegeben. Steigungen, Entfernungen, Waldgebiete, Wasserflächen. Nur der Puma Lake Staudamm liegt in der Realität nicht am Puma Lake, sondern am Silverwood Lake. Andererseits gibt es den genannten Ort Crestline tatsächlich, gleich beim Silverwood Lake. Den etwas kleineren See, bei Chandler Little Fawn Lake genannt, finde ich an diesem Tag indes nicht. War es vielleicht doch der Lake Gregory, den ich nur kurz durch die hohen Kieferbäume an der Nationalstraße 138 sah? Autokarten. Reisekarten, Freizeitkarten, Panoramakarten, Wanderkarten, Abschnittskarten, Stadtpläne. Gut ein Dutzend Verlage präsentieren im deutschsprachigen Raum Faltpläne und Karten bis zu einer Größe von 2x2 Metern. Da muss man schon einen langen Arm haben. Spezialausgaben informieren über Fahrradwege, Raststätten, politische Verwaltungsgebiete. Wer will, kann sich bei kartografischen Verlagen, was kaum bekannt ist, individuell ausgerichtete Unterlagen bestellen. Pläne mit Angaben zu Filialnetzen, Pläne mit eingegrenztem Kaufkraftvolumen, je nach Region, Pläne mit Details über Einwohnerzahlen oder Sprachgepflogenheiten. Viele Daten sind im Computerzeitalter im Nu in die gespeicherten Grundinformationen einzudrucken. Individuell ausgelegte Stadtatlanten könnten bald einmal ein Hit werden. Und sonst? Was ist zu entdecken auf den großen Papierbögen, wenn man sorgsam die Legenden berücksichtigt? Blaue Linie, Autobus. Rote Fläche schraffiert Staatsgrenze. Schwarze Linienführung, die Eisenbahn. Rote Linie, wichtige Hauptstraße. Roter Stern, sehenswertes Objekt. Grüner Stern, Höhlenrevier. Touristenkarten westlicher Verlage sind trotz alledem nicht stets realitätsgetreu. Aus militärischen Gründen werden schon einmal Informationen weggelassen, etwa Informationen über einen amerikanischen Flugplatz im Hunsrück. Statt Start- und Landebahnen verzeichnen die Karten einen Gemeindeforst. Während in diesem Fall das imaginäre Waldstück unterdessen enttarnt wurde, fristen viele andere Objekte in Europa wahrhaftig ein Schattendasein. Die Militärs in den USA beherrschen nicht minder dieses Geschäft der Auslassung. Krasse Auslassungen lange bei den staatlich dirigierten Kartografen in Osteuropa. Bevor der eiserne Vorhang fiel, stieß man dort oft an die Grenzen von Verständlichkeit und Authentizität. In vielen Fällen waren die Pläne ein Lügengeschäft, ein Mittel der Desorientierung. Beispiel DDR. Für den Klassenfeind oder fürs gemeine Volk wurden bestimmte Ostseeinseln, auf denen SED-Politiker etwas Luft schnappten, einfach in den Generalkarten nicht abgedruckt. Oder die Inseln wurden als militärisches Sperrgebiet deklariert. Die prominenten Siedlung Wandlitz kam in den 80er Jahren in den kartografischen Quellen des Landes überhaupt nicht vor. Leerstellen auch auf den Karten der Ostberliner U- und S-Bahnhöfe der ehemaligen DDR. Westberlin fehlte auf den großformatigen Kartenwerken. In den Augen der DDR-Bürokraten gab es diesen Ort an der Westflanke nicht. Ein Verfahren, das in der Rückschau offenbart, wie stark man in der DDR Weltzonen und bedeutsame Regionen einfach ausblendete, also die Sinne abschaltete. In seinem Buch »Der vermessene Planet« schildert Gerald Sammet eine bizarre Begebenheit aus der sowjetischen Metropole. Auf dem Gebiet der abgeräumten Karten, der konturlosen Landschaft und der verbrannten Erde verstehen die Militärs ihr Geschäft. Kaum hat die Triangulation den Verlauf von Küsten, Tälern und Bergketten ermittelt, da werden die Grundrisse wieder verzeichnet, um denen zuvorzukommen, die Angriffspunkte im kartografisch dokumentierten Raum festlegen wollen. Das alte Spiel wird mit eigentümlicher Perfektion bis in die Gegenwart weitergetrieben. Bis ins Jahr 1988 hat die Sowjetunion eine Behörde für kartografische Fälschungen unterhalten. Der erste unretuschierte und allgemein zugängliche Plan von Moskau wurde ein Jahr nach Auflösung des Amtes vorgelegt. Der Flugraum hat die Struktur von vielen übereinandergelegten geometrischen Netzen in der Atmosphäre. Die Stadt zur Luft. Die Stadt ist das Symbol unserer Zivilisation, die von der Erde aufgestiegen ist. Wir fliegen von einem Funkfeuer zum anderen. Strahlenförmig sendet ein jedes Signale aus. Alles dreht sich um einen Bezugspunkt, um den der Himmel kreist. Es sind unendlich viele Räume und unendlich viele Zeiten in der Luft. Und immer ist es nur ein bestimmter Raum und eine bestimmte Zeit, die wir brauchen, um vorwärts zu kommen. Und vorwärts kommen wir nur, wenn wir ein Lebensbedürfnis befriedigen, Sicherheit. Deswegen warten wir geduldig, ungeduldig, dass der Kurszeiger zu drehen aufhört, dass die Meilenzahl im Meilenzahlfenster einläuft und die richtige Kennung in den Kopfhörer kommt. Es sind unendlich viele Räume und unendlich viele Zeiten in der Luft. Worte des ehemaligen Bundeswehrpiloten Jochen Missfeld, Merksätze zum Gebiet über der Erdoberfläche, Erinnerungen, die davon erzählen, wie viele Zeitzonen und Zeitrhythmen diejenigen bezwingen, die festgezurrt im Cockpit einer Phantom hocken und militärisch festgezurrt im Tiefflug oder in großer Höhe über Städte und Landschaften donnern. Zeitrhythmen haben nicht minder Piloten und Passagiere in den großen Verkehrsflugzeugen zu bezwingen. Mein letztes Etappen, mein letztes Kartenziel ist erreicht. An einem schwarzen Plantisch stehe ich vor einer ausgebreiteten Flugkarte mit exotisch anmutenden Bezeichnungen. Churchill Falls, 233 Uniform Mike, North 5335.4, West 064.14.2, Natesh 385, November Alpha. Striche, Zahlen, Kürzel. Eingetragen auf einer Karte über die nordatlantische Ozeanwelt. Rechts, weit im Osten, Europa mit einem Gewirr an Zickzacklinien, fett gedruckt. Bei genauem Hinsehen entdecke ich unter diesem Labyrinth als Linie die Atlantikküste. Konturen von Frankreich, Holland, Deutschland, Dänemark. Dünn, im Westen, Konturen des nordamerikanischen Kontinents. Hier wieder fett gedruckt, schwarze Striche. Die Luftstraßen, die teils parallel in den Kontinent der USA hineinführen. Für mich ein Plan kolossaler Irritation. Ein Dschungelgebiet, in dem ich mich hoffnungslos verlaufen, ja verfliegen würde. Das hier eine Quelle mit tödlichen Gefahren? Nicht so für meinen Gesprächspartner neben mir. Als Verkehrspilot einer tonnenschweren Swiss Air Boeing 747 vermag er die Planangaben umgehend zu entschlüsseln. Er kennt einige Daten auswendig, seitdem in den Supermaschinen des 20. Jahrhunderts keine Flugnavigatoren mehr mitfliegen. Shannon, D113.3, Sierra November Nov, Cork, D114.6, Charlie Romeo Kilo, Benbicula. Das sind, so höre ich, die letzten Funkfeuer auf westeuropäischem Gebiet. Und dann steckt der Pilot den Rahmen ab und orientiert über die Fliegerei im nordatlantischen Raum. Erstens, über dem Atlantik gibt es keine aktive Radarüberwachung. Mithilfe von Satelliten wäre dies zwar möglich, doch ist es bis heute nicht realisiert worden. Zweitens, alle Geschwindigkeiten werden in Knoten angegeben, also in nautischen Meilen pro Stunde. Die Reisegeschwindigkeit beträgt über dem Atlantik etwa 500 Knoten, etwa 900 Stundenkilometer. Drittens, zweimal pro Tag erfolgt die Auslegung des North Atlantic Organized Track System. Einmal für die Ostroute, einmal für die Westroute. Anzahl der Flugkorridore im Normalfall 6 bis 10. Abweichungen oder Änderungen sind jederzeit möglich. Militärische Sperrzonen besonderer Art werden vor Abflug in Zürich-Kloten mitgeteilt. Das vorweg. Nun ist für meinen Flug der Korridor definiert, so muss bei gegebener Flughöhe, zum Beispiel 35.000 Fuß, eine bestimmte Separation zwingend beachtet werden. Es gilt 10 Zeitminuten Abstand von der auf gleicher Höhe vor mir fliegenden Maschine. Zu anderen Flugzeugen vertikaler Abstand 2000 Fuß, lateraler Abstand 60 nautische Meilen, also ca. 110 Kilometer. Das eingeschaltete TCAS-System orientiert elektronisch über Flugbewegungen im horizontalen Abstand von 12 Meilen. TCAS bedeutet Traffic Alert and Collision Avoidance System. Also, kommt mir auf gleicher Höhe eine Maschine entgegen, werde ich gewarnt. Weiter. Nach Überflug des letzten Funkfeuers von Irland oder Frankreich gebe ich alle 10 Grad westlicher Breite einen Positionsreport nach Shannon. Auf dem 30. Meridian erfolgt ein Wechsel. Dann Positionsreport nach Gander auf Neufundland. Unsere Position wird übrigens laufend mit einem Trägheitsnavigationssystem nachgeführt und erlaubt uns eine genaue Einhaltung der Flugroute. Dieses System operiert mit einem hochempfindlichen Beschleunigungsmesser vom Start weg. Andere Navigationssysteme arbeiten mit langwelligen Radiosignalen oder basieren auf Satelliteninformationen. Was ist mit den vor der eigenen Maschine dahersausenden anderen Verkehrsflugzeugen? Falls nötig, kann ich alle Maschinen im Umkreis von mehreren hundert Meilen mit Funk erreichen, zum Beispiel um über bestimmte Wetterphänomene Bescheid zu geben oder um mich nach geplanten Flughöhenveränderungen zu erkundigen. Zuständig für die Einhaltung der Sicherheitsabstände, der sogenannten minimalen Separation, bleiben aber auf jeden Fall die Kontrollzentren in Shannon oder Gander. Nur sie können mir eine andere Flugfläche freigeben. Die Kontrolle der eigenen Position via Funkfeuer ist auf einer sehr nördlichen Route erst wieder am Prinz-Christian-Sund möglich. Danach wird's erneut still. Das nächste UKW-Funkfeuer dann nördlich von Gander, zum Beispiel St. Anthony, 113.2 Yankee Alpha Yankee. Die Dichte der Funkfeuer nimmt Richtung New York rapide zu, was auf der Karte hier vor uns deutlich zu sehen ist. Nach Gander übernehmen Moncton, Boston und New York die Bestimmung meiner Route Richtung Coney Island, wobei je nach Wetterlage manchmal auch Luftstraßen weit westlich von Boston beflogen werden. Das ist die Ordnung und Richtungsführung eines Fluges von Europa über den Nordatlantik in die neue Welt. Am großen Plantisch wird klar, im Luftraum sind Landgebiete, Horizontverschiebungen oder andere Flugzeuge als Referenzpunkte nutzlos oder gar tödlich gefährlich. Zu 98% manövriert ein Flugkapitän navigatorisch das Tonnengewicht seiner Boeing einzig durch ein System elektronischer Anzeigen und Funkkontrollen. Das ist sein Orientierungsfeld im dreidimensionalen Raum, fast bis zur Landung. Nur beim Runterkommen schaut der Pilot nach draußen, im letzten Moment nach draußen, wo eine Landepiste auftauchen müsste, hoffentlich sicher. Diese Grundordnung, dieser Sinneswandel vom Blick nach draußen zum Blick auf Instrumente, wird im neuen Jahrtausend mehr und mehr auch Eingang finden in die Ausstattung der Automobile. Was im Cockpit längst Realität ist, die beständige Korrespondenz mit digital aufbereiteten Richtungsvorgaben, möchte womöglich der Konsument von morgen nicht missen. Verkehrsleitsystem heißt das Zauberwort fürs Autocockpit des 21. Jahrhunderts. Der auf den Monitor projizierte Autoatlas liefert alle Daten einer optimalen Fahrtroute. Kein Faltplan mehr weit und breit. Kein Auffalten mehr von großen Landkarten im Wageninnern. Schon heute ist der kartografische Verlag vorneweg, der es vermag, die erfassten oder angekauften geografischen Daten digital zu speichern, um sie zum geeigneten Zeitpunkt den Autokonzernen zu verkaufen. Schneller wird's über die Rheinbrücken gehen, über die Boulevards von Paris, durch die neuen Bundesländer oder über die Weinstraßen des Burgunds. Oder etwa nicht? Abwarten. Ich schätze nämlich, dass die computergesteuerte Richtungsführung das Leben nicht einfacher, sondern schwieriger macht. Abwarten, das heißt es auch beim letzten Blick, beim Schlussblick hinaus ins All. Dort fliegt bekanntlich Voyager 2 seit einiger Zeit einem ungesicherten, kartografisch nicht voll erfassten Raum entgegen. Einer Sphäre, aus der uns allenfalls Lichtsignale oder andere Abstrahlungen erreichen. Trifft die Sonde eines schönen Tages tatsächlich im ungeheuren Nebel der Galaxien auf fremdes Leben, welches die an Bord gespeicherten Daten zu entschlüsseln weiß, vielleicht finden dann die Fremden mit ihren Sonden unser kleines Sonnensystem, wo der Planet Erde kreist und kreist. Dieses 4,5 Milliarden alte, 345.000 Quadratkilometer umfassende Ding mit seinem unvorstellbaren Gewicht von fast 6 Trilliarden Tonnen. Vielleicht fliegen die Fremden in ihren Sonden aber auch wortlos an der völlig verdreckten Erde vorbei. Meine Damen und Herren, auf Radio Bremen 2 hörten Sie im Forum Kultur eine Sendung von Christian Scholz. Globaler Raum mit Stadt, Land und Flugkarten unterwegs.